الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit dem Thema Geschichte und Lebensgeschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir waren im Jahre 8, und zuletzt haben wir gesprochen über Befreiung von Mekka. قلنا بارك الله فيكم أن قريش ساعدت بني بكر على مهاجمة خزاعة التي دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنجد أهل خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى مكة، لأن العقد كان بينهم على هذا، أنه في صلح الحديبية كان 10 سنوات سلام ما في قتال، وتدخل القبيلة التي تريد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد قريش على أن لا يهاجم الطرف الأول الثاني، ولكن قريش غدر ولم تفي بهذا العهد وبهذا العقد، فجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجم قريشا. فلما تجهز النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يغزو قريشا. فلما أجمع المسير إلى مكة علم بعض الصحابة بذلك، علموا، فأرسل حاطب ابن أبي بلتعة كتابا يخبر أهل مكة بذلك، فأعطاه لجارية قيل أنها اسمها سارة، فوضعته في ضفيرتها، حطت الكتاب الرسالة في ضفيرتها وغطت نفسها، فإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خخ، فإن بها ضعينة يعني مرأة معها كتاب فخذوه، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعته في عقاص شعرها وعقاص شعرها يعني في ضفيرتها. فلما أدركوها هناك قالوا لها أخرج الكتاب، فقالت ليس معي الكتاب، قالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنكشفن الثياب، يعني لنكشفك أو تخرجين، فخافت فأعطتهم الكتاب وكان فيه يا معشر قريش إن رسول الله جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده، فانظروا لأنفسكم والسلام، يعني اهربوا. فلما جاءوا بهذا الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يعني حليفا لهم، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم، فأحببت ما عندي هذا النسب، فأحببت أنه أرسل لي قرابتي بحيث أنهم يفعلوا شيئا ليس ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله فإنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله اطلع على قلوبي على من شهد بدرا، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. فإذا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم علم أن حاطب رضوان الله عليه لم يرد ارتداد ولا حبا بالكفر ولا رضا بالكفر، فعل هذا الأمر. ومن هذا أخذ أهل العلم حكم الجاسوس وتكلموا في مسألة التولي والموالاة، والتولي شيء والموالاة شيء آخر. وكثير من الناس أخطأ في هذا الزمان كثيرا في هذه المسألة، في أظن كل من أعان أو استعان بالكفار في أي مسألة خلاص خرج من ملة الإسلام، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. على كل قصة حاطب فيها من الفقه الشيء الكثير، وفيها من العلم الشيء الكثير. حاطب أعان في هذه الرسالة، أولا هذا مثل الجاسوس، ثانيا أعان في هذه الرسالة الكفار على المسلمين، ولكن لم يكفر. فإذا قيل أنه لأنه ما كفر بأنه من أهل بدر، يقال: هل أهل بدر لو أتوا بشرك أو كفر ما يكفرون؟ فإذا قيل نعم، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صار لهم حكم خاص في الدين، وهذا غير موجود. وإنما القضية هي حاطب ما فعل ذلك ارتدادا عن الدين، ولا رضا بالكفر ولا حبا بالكفر. لذلك بارك الله فيكم ننتبه لهذه المسألة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن حسين الغفاري، وكان ذلك في رمضان من السنة الثامنة للهجرة. وفي الطريق انضم إليه آلاف من سليم وغطفان وغيرهم من القبائل، حتى صار تعداد الجيش 10,000 إلى 12 إلى 12 ألف. وهذا الجيش كان يمشي باتجاه مكة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة أو رابغ، التقى هناك بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج مع ولده وأهله ودخل الإسلام. وكذلك أتى أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أمية المخزومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يدخل عليه لأنه كانوا قد ضروه كثيرا، ولكنه يعني قال أبو سفيان اللي هو ليس أبو سفيان أبو سفيان هو أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا بني لا أخذه وأذهب إلى الصحراء ونموت عطش. فالنبي صلى الله عليه وسلم رق وأدخله معه. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. Wir haben voriges Mal darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم die Entscheidung getroffen hat, in Richtung Mekka zu marschieren. Warum hat er diese Entscheidung getroffen? Es ist wichtig, was wir voriges Mal auch erzählt haben. Es gab im Jahre 6 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen Vertrag, einen Friedensvertrag zwischen Mekka, zwischen Quraysh und zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und den Muslimen. In diesem Vertrag stand, diejenigen, die sich mit dem Propheten verbünden wollen, können sie das. Und diejenigen, die mit den Mekkanern sich verbünden wollen, können sie das. Und beide Gruppen, das wird der Prophet und seine Verbündeten und die Mekkaner und ihre Verbündeten, sie leben in Frieden. Und keiner darf den anderen, keiner darf die andere Seite angreifen. Und auch nicht unterstützen, wenn jemand die andere Seite angreift. Aber die Leute von Mekka haben das nicht eingehalten, sondern was haben sie gemacht? Sie haben ihr Versprechen nicht gehalten und sie haben auch den Vertrag missbraucht in diesem Zusammenhang, indem sie Leute von Beni Bakr geholfen haben gegen Leute von Khuza'a. Und Banu Bakr waren mit Mekkanern und Khuza'a waren verbündet mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil diese Leute den Vertrag nicht gehalten haben, war das klar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Richtung Mekka marschieren darf. Weil manche Leute vielleicht sagen würden, okay, wieso hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trotz dass er Friedensvertrag gehabt hat, gegen diese Leute gekämpft? Obwohl es ein Vertrag gab. Aber sie haben den Vertrag nicht eingehalten, nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie haben das Versprechen gebrochen, nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann die Armee vorbereitet und er sagte nicht, was er machen will oder in welche Richtung er marschieren will. Er wollte das nicht sagen. Aber als das bekannt war, weil die Sahabe sich vorbereitet haben auf eine lange Reise, denkt mal, Mekka und Medina, es gibt Entfernung 450 Kilometer. Damals hat man vielleicht ungefähr 5 oder 6 Tage dafür gebraucht. Das heißt, man sollte sich richtig vorbereiten. Einer von den Leuten, der hieß Hatib ibn Abi Balta'a. Und das ist wichtig, bitte zu hören, diese Geschichte von Hatib. Weil in unserer Zeit auch diese Geschichte vorkommt. Hatib ibn Abi Balta'a hat einen Brief geschrieben und er hat das einer Sklavin gegeben. Die Sklavin hat das in ihren Haaren gesteckt, unter den Haaren, und sie hat sich bedeckt. Und sie ritt in Richtung Mekka. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde sofort benachrichtigt durch die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm offenbart, dass eine Sklavin einen Brief hat und sie wird das an die Leute von Mekka geben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Ali ibn Abi Talib, Zubair und Miqdad, 3 von Sahaba, er hat ihnen gesagt, er reitet schnell und ihr kommt an einen Ort, das heißt Raudat Khach. Er kommt an diesem Ort und dort findet ihr eine Sklavin. Diese Sklavin trägt einen Brief und das ist unter ihren Haaren. Und ihr nehmt diesen Brief, er nimmt diesen Brief, dann kommt sie zurück. Sie waren dort, sie haben diese Sklavin gesagt. Wir haben sie festgenommen, gib mal den Brief. Da hat sie gesagt, ich habe keinen Brief. Da haben sie gesagt, schau mal, entweder gibst du den Brief oder werden dich entblößen. Dann hat sie Angst gehabt, dann hat sie ihnen den Brief gegeben. Dann kam sie zurück, es stand drinnen, von Harte zu Leuten von Mekka, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt zu euch mit einer Armee, das ist wie die Nacht, so und die. Und sie sind wie Wasser. Das ist sehr stark, diese Armee. Und wenn der Prophet selber allein kommt zu euch nach Mekka, Allah wird ihm den Sieg geben. Deshalb, ihr habt keine Wahl. Der Prophet hat Hatib geholt. Er hat ihm gesagt, oh Hatib, warum hast du das getan? Hatib sagte ihm, oh Prophet, langsam. Ich komme nicht aus Quraysh. Ich komme nicht aus Mekka ursprünglich. Und meine Familie lebt dort. Alle Leute, die bei dir sind, die haben ihre Familien dort. Und die haben Leute, die ihre Kinder und Frauen schützen. Ich habe niemanden dort. Ich habe Angst um meine Familie gehabt. Deshalb habe ich den Brief geschickt, damit meine Familie vielleicht ihre Sachen einpacken und dann wegfliegen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich den Islam verlassen habe oder weil ich zufrieden bin mit Kufr, mit Verweigern des Glaubens. Der Prophet sagte, bei Allah, er hat die Wahrheit gesprochen. Umar sagte, lass mich diesen Heuchler bestrafen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, oh Umar, sag sowas nicht. Er war dabei in Badr und Allah hat die Herzen von den Leuten von Badr gesehen und er hat ihnen gesagt, tut was ihr wollt, ich habe euch verziehen. Umar hat natürlich dann geweint. Allah subhanahu wa ta'ala hat diesbezüglich Koran herabgesandt. Das bedeutet, man sollte nicht in solchem Fall die Leute, die gegen Allah und seine Religion sind, unterstützen oder diese Leute lieben. Diese Geschichte ist wichtig für uns. Warum? Weil hier, was ist mit einem Spion im Islam? Die Gelehrten haben diese Sache diskutiert. Zweitens, wenn man die Leute, die gegen den Islam sind und die den Islam vernichten wollen, wenn man diese Leute unterstützt gegen die Muslime, was ist mit ihm? Dann gibt es hier Urteile in der Religion. Leider wird solche Geschichte wird nicht richtig verstanden von manchen oder wird missbraucht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb soll man aufpassen, Barakallahu fikum. Hatib sagt, zwei Sätze, die sind sehr wichtig. Ich habe das nicht gemacht, weil ich zufrieden bin mit Kufr oder weil ich den Islam verlassen habe. Und das ist auch ein Beweis für uns, man sollte kein Urteil fällen, bevor man die Leute gefragt hat, warum sie das gemacht haben oder wieso man das getan hat. Nicht so einfach. Nur weil man eine Handlung gesehen hat, dann gibt man Urteil. Und bezüglich Kufr und Iman, das ist nicht leicht, dass jemand vom Islam ausgeschlossen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das ist sowieso nicht unser Bereich. Das ist Bereich von großen Gelehrten und Bereich von Richtern, die Leute vom Islam ausschließen. Nicht der Bereich von jedem. Nicht wie unsere Fitna und wie wir das sehen. Du siehst milchzähne Kinder, die haben noch nicht zwei, drei Monate Islam gelernt, die haben noch nicht Basis des Islam gelernt, die kommen und die schließen große Gelehrten vom Islam aus. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aufpassen. Weil diese Geschichte, wenn diese milchzähne Kinder diese Geschichte lernen würden, was werden sie dazu sagen? Die verstehen das nicht sowieso. Aber wenn sie das verstehen, dann werden sie sich vielleicht ein bisschen überlegen. Aber leider manche missbrauchen solche kleine Kinder und deshalb sehen wir heute diese Fitna, die Leute vom Islam auszuschließen. Auf jeden Fall, das ist nicht unser Thema jetzt, vom Islam auszuschließen oder nicht, aber das ist wichtig in diesem Zusammenhang und diese Geschichte von Hatib ibn Abi Balta'a ist wichtig. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das bekannt gegeben in Medina, dass er in Richtung Mekka marschiert. Er hat jemanden beauftragt, als Führer für die Medina, der hieß Abu Ruhum, Kulthum ibn Hussein al-Rifari. Und der Prophet Muhammad s.a.w. marschierte in Richtung Mekka, das war in Ramadan, im Jahre 8 nach der Auswanderung. Auf dem Weg kamen sehr viele Leute von den Arabern, die den Islam angenommen haben, von Ratafan, Sulaym und andere große arabischen Stämmen. Und so waren die Muslime 10.000 bis 12.000 Mann geworden. Und diese Armee marschierte in Richtung Mekka. Als sie in Rabir waren, oder Al-Juhfa, kam Al-Abbas ibn Abdul Muttalib und er hat seinen Islam bekannt gegeben. Er hat den Islam schon angenommen, Al-Abbas. Aber der hat das nicht sozusagen nicht so bekannt gemacht wie in diesem Jahr. Und dann kamen auch noch ein Cousin von unserem Propheten Muhammad s.a.w., Abu Sufyan ibn al-Harith hieß er, und noch einer, der hieß Abdullah ibn Umayya al-Makhzumi. Der Prophet wollte diesen Abu Sufyan, seinen Cousin, nicht treffen. Dieser Mann hat mit uns sehr Schlimmes getan. Ich brauche ihn nicht. Dann hat dieser Abu Sufyan seinen Sohn, seine Kinder mitgenommen, der hat gesagt, wir werden in die Wüste gehen und wir werden nicht mehr essen, nicht mehr trinken, bis wir sterben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war weich geworden und er hat sie aufgenommen. Natürlich, Barakallahu fikum, diese Armee ist in Richtung dann Mekka marschiert. Und hier hat Al-Abbas große Angst um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehabt. Er hat ihm gesagt, du sollst aufpassen. Und wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Deshalb lieber, dass man mit den Mekkanern spricht. Nicht, dass man zu einem großen so Kampf kommt. Auf jeden Fall, Abu Sufyan, Barakallahu fikum, Abu Sufyan, الآن زعيم مكة, كان يستطلع الأخبار. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخبار تنقطع عليه فانقطعت الأخبار فاضطر أبو سفيان أنه يخرج حتى يرى ما الأمر فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى الظهران قد وصل إلى الظهران، قرية بوادي مكة، في وادي فاطمة اسمه، قريب من مكة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يوقدوا 10,000 نار، أوقدوا نار عظيمة. فلما رأى أبو سفيان والذين معه النار هذه، قال: ما رأيتك الليلة نيرانا قط، ما رأيت بحياتي هيك شيء، ولا عسكر بهذه القوة وبهذا العدد. فقال جديل بن ورقاء، قال: هذه خزاعة. قال له: خزاعة ما تستطيع تكون هكذا. العباس سمع أبو سفيان، العباس كان قد أتى إلى مكة حتى يعني يتشاور مع أهل مكة، سمع صوت أبا سفيان فقال له أبا سفيان، قال له أبا الفضل، قال: ماذا أفعل؟ قال له: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأمنه، واستأمنه، لأنه ما لم تستطيع الآن إيقاف النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى الأمر. فأتى أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتكلم معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه. وكان مع أبو سفيان، أبو سفيان حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، اثنينهم أسلموا وبقي أبو سفيان. ورأى عاد أبو سفيان يفكر طول الليل ماذا يفعل، فسمع الأذان ورأى المسلمون توضأوا ثم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رأى أبو سفيان ذلك المنظر، كيفية طاعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية أن اصطفوا في الصلاة وكيف أمرهم، قال: والله ما رأيتك الليلة ولا كسرى ولا قيصر، ما رأيتك شيء الليلة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان من الصباح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ألم يأن لك أن تعلم أنه الآن لا إله إلا الله؟ يعني ما؟ فقال له: ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قال له: ألم يأن لك؟ فقال أبو سفيان، قالوا: في النفس شيء من لا إله إلا الله. ففي المرة الثالثة سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يأن لك؟ فأسلم أبو سفيان. فقال له النبي، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر وسيد في القوم، فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق من بقي في بيته فهو آمن. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يري أبا سفيان قوة المسلمين حبسه بمضيق الوادي، وأتى جيش كتائب الجيش، كتائب المسلمين أتوا عليه وهو يرى هذا الأمر. فكانت تمر كل كتيبة وكل قبيلة، فيقول: من هؤلاء؟ فيقول له: هؤلاء غفار. يقول: ما لي ما الغفار؟ يعني احنا الأهل قريش ما عملنا شيء لغفار، ليش يعني يهجموا علينا؟ سبحان الله. فأقبل الكتيبة لم يرها مثلها، فقال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة. فقال سعد: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اليوم يوم المرحمة وما تستحل الكعبة. ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن تسال الدماء في مكة. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، والمهاجرون من كل ناحية يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله في المهاجرين. فقال أبو سفيان: ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. قال له: لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. فقال: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: نعم إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت بارك الله فيكم قال: هذا يوم يعظم الله فيه، والكعبة تعظم في هذا اليوم. ثم رجع أبو سفيان إلى مكة وقال للناس: يا ناس، هذا محمد قد أتاكم، من دخل دار أبي سفيان وقال له نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسار الجيش حتى وصل ذا طوى، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان الجيش وأوصاهم أن يكفوا أيديهم، ما يقاتلوا إلا من قاتلهم. فدخل خالد من كدي، والزبير بن العوام من شمال مكة، وقيس بن سعد بن عبادة من الجانب الغربي، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. فسبحان الله، يعني كان منظر عظيم أنه يدخل جيش المسلمين إلى مكة، ولم يقع، بارك الله فيكم، يعني ما وقع أحد، أنه ما وقع مناوشات أو قتال إلا في طرف الذي دخل منه شيء جيش خالد ابن الوليد. كان بعضهم من بني بكر، فأرادوا أن يفعلوا شيء، ولكن ما يعني ما صار قتال كبير في هذا الأمر، ودخل المسلمون مكة. وكان هذا الفتح في صبيحة 20 من رمضان سنة 8. بارك الله فيكم. دي أرمي مارشيرتي إن ريختونغ مكة. Und Al-Abbas hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, er hat ihm gesagt: Ich möchte nicht, dass die Mekkaner, die Leute von Quraysh, wenn sie euch sehen mit dieser großen Armee, dann werden sie euch angreifen, oder ihr werdet sie angreifen, und es wird in Mekka Blut vergossen. Und es geht nicht, dass in Mekka Blut vergossen wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wollte selber kein Blut vergießen in Mekka. Er ihm sagt: Am besten, ich gehe zu den Leuten von Mekka und ich rede mit ihnen. Vielleicht akzeptieren sie und dann nehmen wir Mekka ohne Kampf. In diesem Zustand kam Abu Sufyan aus Mekka, damit er ein bisschen spioniert und schaut, wie die Lage ist. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und die Armee kamen an ein Gebiet des Al-Dhahran. Dort, nicht Al-Dhahran, dieser weit. Nee, Al-Dhahran ist ein kleiner Dorf neben Mekka. Die kamen dort. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Sahaba befohlen, dass sie 10.000 Feuerhürden zünden. 10.000. Als Abu Sufyan das in der Nacht sah, er hat gesagt: Bei Allah, ich habe sowas niemals in meinem Leben gesehen. So eine Zahl von Armeen und so viel Feuer habe ich niemals, auch in Hajj habe ich nicht gesehen. Das wird, er hat wirklich Angst bekommen. Während er spionierte, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib kam auch nach Mekka, der hat ihn gehört, der hat zu ihm gesprochen. Abu Sufyan sagt ihm: Was soll ich jetzt tun? Er hat ihm gesagt: Am besten gehst du zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und du redest mit ihm über den Islam. Der Prophet hat ihn bis zum nächsten Tag gelassen. Und Abu Sufyan überlegt sich die ganze Nacht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so gemacht, dass Abu Sufyan am frühen Morgen steht und er sieht die Armee. Und dann kommt jeder arabische Stamm mit einer Flagge und mit einem Führer. Und die kommen. So starke Leute. Und so motiviert waren sie. Dann kam eine und die haben eine Flagge. Abu Sufyan sagte: Wer sind das? Wer sind das? Der Prophet Al-Abbas sagte ihm: Die sind die Leute von Rafah. Sagte: Was habe ich mit Rafah zu tun? Wir haben mit ihnen keine Probleme. Wieso kommen sie jetzt? Und dann kamen Leute von Al-Ansar und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der grünen Brigade. Die kamen alle marschiert in Richtung Mekka. Abu Sufyan davor kam mit Al-Abbas zum Propheten. Der Prophet sagte ihm: Abu Sufyan, ist es nicht Zeit, dass du La ilaha illallah bestätigst, dass du den Islam annimmst? Abu Sufyan sagte ihm: Du bist geduldig und du bist gut. Und so. Der Prophet sagte ihm nochmal: Dreimal sagte ihm der Prophet. Abu Sufyan beim zweiten Mal hat ihm gesagt: Ich habe noch im Herzen Zweifel. Der Prophet sagte ihm: Ist das nicht Zeit, dass du den Islam annimmst? Dann hat er den Islam angenommen. Abu Sufyan. Und so ist er damit Abu Sufyan auch das Gefühl bekommt, dass er wichtig ist. Ja, der war der Führer von Mekka. Al-Abbas sagte dem Propheten: Gib ihm etwas oder mach ihm etwas. Der Prophet sagte: Wer das Haus von Abu Sufyan betritt, ist in Sicherheit. Wer in seinem Haus bleibt, ist in Sicherheit. Wer in Al-Kaaba bleibt, ist in Sicherheit. Und das war so eine Ehrung für Abu Sufyan. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit der Armee dann Abu Sufyan ist zurück nach Mekka, zurück, und er hat den Leuten gesagt, der Prophet ist zurückgekommen, und er hat gesagt, wer in meinem Haus bleibt, ist in Sicherheit. Wer in seinem Haus bleibt, ist in Sicherheit. Der wird kein Blut vergießen. Während die Armee marschierte, kam die Brigade von Medina. Und Sa'd ibn Ubadah sagte: Heute ist der Tag des Kampfes. Der Prophet sagte: Nein, heute ist der Tag der Barmherzigkeit. Der Prophet wollte kein Blut vergießen. Der Prophet hat die Armee dann in Gruppchen verteilt. Eine Gruppe kommt von Norden von Mekka, eine von Osten, eine von Westen und eine von Süden. Und er hat ihnen gesagt: Kämpf nicht und versucht nicht zu kämpfen, außer dass die Leute gegen euch was vornehmen, dann könnt ihr das tun. Alle haben Mekka oder sind in Mekka angekommen und es gab keinen Kampf, außer in der Ecke, wo Khalid bin Walid reingekommen ist. Dort gab es Leute von Bani Bakr, die kämpfen wollten. Auf jeden Fall, es gab kleine Kämpfe, die waren keine großen Kämpfe jetzt. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Sieg gegeben und Mekka war dann frei von Schirk. Das war am 26. Ramadan im Jahre 8 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. بارك الله فيكم. أم هانئ بنت ابن عبد بنت أبي طالب أجارت اثنين، الحارث بن هشام وزهير بن أمية المخزوميان، فلما أجارتهما قبل النبي صلى الله عليه وسلم بإجارتها، فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وثم أسلم الحارث وزهير دخل الإسلام، أما زوجها ما أسلم. ثم قصد النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وطاف بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم دعا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الأصنام التي كانت موجودة هناك، وأذن المسلمون هناك ثم صلوا في الكعبة. وبارك الله فيكم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، يوم فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أهل مكة. وفي هذه الأثناء أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة وهو أبو أبو بكر رضوان الله عليهما، فأسلم أبو قحافة وأسلم كثير من الخلق في هذا اليوم. بارك الله فيكم. دن ألسي مسلمي مكة in Mekka angekommen sind, da haben sie die kamen alle in Richtung Al-Kaaba. Und dort hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tawaf gemacht um Al-Kaaba, und dann haben die Muslime gebetet. Und viele Leute haben den Islam angenommen. Und hier ist wichtig eine Sache, die sehr bekannt ist auch. Hanne, die Frau von Abu Talib, die hat... nee, Entschuldigung, Hanne, nicht die Frau, die Tochter von Abi Talib, die Schwester von Ali, Radwan Allah Ali. Sie hat zwei Leute unter ihrem Schutz genommen. Das wird, es gab diese Sache, die hat gesagt, die sind unter meinem Schutz. Eine Frau sagt, die Leute sind unter meinem Schutz. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das angenommen. Und er hat gesagt, keiner macht diesen zwei Leuten Schlechtes. Das heißt, bei uns im Islam, wenn man einen Muslim unter seinen Schutz nimmt, dann geht das in unserer Religion. Obwohl diese Leute gegen den Islam gekämpft haben und Schlimmes getan haben. Aber als sie das sahen, dann haben sie den Islam angenommen. Einer hieß Al-Haris ibn Hisham und der andere Zuhair ibn Umayya al-Makhzum. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Uthman ibn Abi Talha geholt und er hat ihm den Schlüssel von Al-Kaaba gegeben, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam versprochen hat. Und hat eine Rede gehalten. Das war die Rede von Befreiung von Mekka, salawatullahi wasalamu alayhi. Und der Prophet hat alle Leute verziehen, die in Mekka waren. Trotz, dass diese Leute gegen ihn gekämpft haben, sie haben seine Gefährten getötet, sie haben gegen ihn gekämpft, sie wollten den Islam vernichten, aber Alhamdulillah Rabbil Alamin. So ist das gewesen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten diesen Sieg geschenkt. في هذه الأثناء بارك الله فيكم في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دم بعض أهل مكة. قال هؤلاء يقتلوا ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. طبعا هذه بعض المستشرقين عمل عليها شيء كبير انه هذا قتل للأسرى وكذا، ما كانوا أسرى وإنما كانوا محاربون، وكانوا قد قاتلوا ضد المسلمين وقتلوا من المسلمين. واليوم سبحان الله، يعني اليوم هذا الذي يفعل في محاربة الإرهاب وفي قتل الإرهابيين ليش يجوز يعني، وليش ما يجوز آنذاك قتل الإرهابيين؟ ولا هذوك إرهابيين وهذول مو إرهابيين؟ فنسأل الله السلام. على كل هذا الموضوع نتركه. بارك الله فيكم. إن ديزة سايت أو خد بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم بشتمت الويتة hat diese Leute nicht verziehen. Und er hat gesagt, diese Leute müssen bestraft werden. Egal, auch wenn sie sich an die Bedeckung von Al-Kaaba festhalten, dann muss man sie bestrafen. Manche Leute sagen, ja, wieso hat der Prophet das getan? Subhanallah, heutzutage gibt es doch Krieg gegen den Terror. Und da gibt es, die Terroristen werden getötet. Und wenn man Terroristen tötet, dann prahlt man damit. Ja, in diesem Land hat man 10 Terroristen, 20 Terroristen getötet. Ich meine, wenn man mit diesen Sachen prahlt, wieso damals auch dürfte das nicht machen? Diese Leute haben die Muslime getötet, sie wollten den Propheten sallallahu alaihi wa sallam töten, sie haben sehr Schlechtes gegen den Islam getan und sie bekommen diese Strafe. Warum in dieser Zeit okay? Oder damals, als man das gemacht hat gegen die Muslime, okay, aber wenn die Muslime das machen, nicht okay. Das ist keine Art Rechtfertigung, aber so war die Lage. Der Prophet ﷺ hat diese Strafe verhängt, weil diese Leute sehr Schlimmes getan haben gegen den Islam. Und wir reden aus dem geschichtlichen Aspekt in diesem Zusammenhang. Barakallahu. ثم بايع الرجال النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكذلك بايعت النساء. وطبعا لما بايعت النساء النبي صلى الله عليه وسلم ما صافح النساء، فذلك ذكر البخاري والإمام مسلم في الصحيحين عن عائشة قالت لا والله، لما سئلت هل مس النبي صلى الله عليه وسلم يد النساء في البيعة قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا كلاما، ويقول إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. بارك الله فيكم. dann haben die Männer, die den Islam angenommen haben, Treueid geschworen, die kamen zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم, sie haben ihn begrüßt mit der Hand und sie haben den Islam angenommen. Und die Frauen auch wollten das Gleiche machen. Sie haben ihm die Hand gegeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, ich gebe Frauen keine Hand. Mein Wort zu einer Frau ist wie zu 100. Und deshalb, als Aisha gefragt worden ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Frauen berührt? oder begrüßt mit der Hand, als sie den Islam angenommen haben. Aisha hat gesagt, la wallah, bei Allah nicht. Er hat das nicht gemacht. Der hat nur das wörtlich gemacht. Und er sagte, mein Wort zu einer Frau ist wie mein Wort zu 100 Frauen. Vielleicht stoppen wir hier. Barakallahu fikum. Und wichtig ist, dass طبعا من المهم أن نعلم هنا أن بعض الأنصار خاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة ما يرجع إلى المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تخافوا ما تخافوا وأنا لو لو لو يعني لو ما كنت من أهل مكة لكنت امرأة من الأنصار والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه سيعود معهم ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ما كان بارك الله فيكم بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه هذا الفتح العظيم هنا نقف بإذن الله تعالى بارك الله فيكم نخدم دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم مكة بفخايت haben die Leute von Medina, Al-Ansar, haben Angst bekommen. Sie haben gedacht, der Prophet Muhammad s.a.w. werde in Mekka bleiben, der wird nicht mehr zurück nach Medina. Der Prophet sagte ihnen, keine Angst. Ich habe euch versprochen, dass ich immer mit euch bleibe. Und ihr habt mich aufgenommen und ich werde bei euch bleiben. Der Prophet Muhammad s.a.w. ist in Mekka 19 Tage geblieben, dann ist er zurück. Übrigens, 19 Tage hat er das Gebet verkürzt. Der Prophet hat diese 19 Tage das Gebet verkürzt in Mekka, damit er den Leuten zeigt, dass er in Mekka nicht bleiben wird, nicht sozusagen ansässig sein wird, sondern der wird zurück nach Medina. Und so ist er zurück nach Medina, salawatullahi wa salamu alayhi, und er ist dort auch gestorben, salawatullahi wa salamu alayhi. Wir werden hier stoppen, bi'idhni ta'ala. Das nächste Mal reden wir ein bisschen über, wie der Prophet Muhammad salam Sahaba geschickt hat, damit sie die Götzen zerstören, vernichten. Und dann fahren wir inshallah mit Ghazwat Hunayn. Bi'idhni ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان عنده بيت في مكة ولا أخذه شو اسمه؟ أخذه عقيل. لذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة قيل له يا رسول الله هذا بيتك فقال وهل أبقى لنا عقيل شيئا؟ وما استرده منه. عقيل مسلم. عقيل بعدين أصلاً قديم. يعني وين سكن كان في بيت أم هانة. يعني مو بيته. لا. يعني واحنا توكل لأن يعني واحد يروح يعني الرسول صلى 50 سنة سكن في مكة يعني كان سكن فيها أكثر من 50 سنة وبعد 10 سنوات بس في المدينة وكرجع 19 يوم هذوك يقصر ويجمع يعني إحنا واحد يعني في يعني إحنا ما عشنا يعني 20 سنة في البلاد وأكثر وهنا يعني واحد يرجع البيت نجم يقصر المسألة هي هكذا. الإنسان أين يكون مكان الإقامة الفعلية تبعه يعتبر مكان الإقامة. فإذا كان في مكان السفر إذا كان في مكان السفر الذي سافر إليه كان مطمئنا يعني كان عنده كل أدوات الإقامة يعني مثلا عندك بيتك وعندك سيارتك وعندك تليفونك وتدخل متى ما تشاء تخرج متى ما تشاء فتعتبر هنا وهناك مقيم. أما إذا ما كان عندك هذه الأمور كلها وكن مثلا ستسكن في بيت عمك أو في بيت خالك أو في بيت أخوك أو في بيت أختك فأنت تعتبر هناك مسافر ويكون بلدك يعني حتى في بيت بوك ومش مطمئن يعني مش بيتك يعني إذا كان مطمئن ال- ال- ال- ال- الفارق هو الاطمئنان. مطمئن يعني عنده نيدة لسونك بتسمى يقصر من الصلاة ما عنده نيدة لسونك عنده نيدة لسونك ما يقصر ما عنده النيدة لسونك هذه يقصر من الصلاة. يبغوا ده زاك ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات إن مكة داس كبيت فكرت أبو الإير أوس مكة اشتمت und was ist mit seinem Haus? Das Haus vom Propheten Muhammad sallam hat Aqil ibn Abi Talib weggenommen. Und als der Prophet Mekka befreit hat, er hat das Haus nicht zurückgenommen. Wo war er, als er in Mekka kam? Der war im Haus von Imhane, von Umhane, sallallahu alaihi wasallam. Wie war die Sache, wie ist das heute? Du bist in Deutschland, du hast hier deine Wohnung, das alles. Du kehrst zurück nach Hause, du bleibst einen Monat, 15 Tage, 20 Tage, wie ist das? Wenn man dort Niederlassung hat, das wird alles hast du. Du hast Wohnung, du hast alles, was du brauchst, dann musst du auch das Gebet dort vollständig beten. Wenn du das nicht hast, dann verkürzt du das Gebet. So ist die Regel. Das ist noch so eine 15-Tage-Regelung oder so, ne? Wenn man beschließt, irgendwie mehr als 14 Tage oder 15 Tage da als Gast zu verbleiben, dann muss man es voll verrichten. Das ist eine Aussage von Imam Abu Hanifa, aber dies ist beweislos. Das ist ohne Beweis. Bei Malikiten, die sagen 4 Tage. Bei Shafi'iyya, die sagen 19 Tage ungefähr. Bei anderen sagen 15 Tage, wie bei Ahnaf. Bei anderen, die sagen nur 3 Tage. Es gibt 70 ungefähr an Ansichten diesbezüglich. Aber die sind beweislos. Beweis ist, solange du auf der Reise bist, verkürzt du das Gebet und darfst du 2 Gebete zusammenschieben. Mittag und Nachmittag und Abend- und Nachtsgebet. Bist du nicht auf der Reise, machst du das Gebet vollständig. Wallahu a'lam. Sheikh, das war in Ramadan, haben die Sahaba gefastet und haben die Tarawih gebetet auch? Nein. Erstmal, die waren auf Reise. Und wenn man auf Reise ist, dann braucht man nicht zu fasten. Aber es gab einige, die gefastet haben. Aber mit Tarawih Gebet, Allahu a'lam. Und haben wir noch Eid verrichtet in Eid-Gebet in Mekka? Ja, der Eid später dann. Ja. Wie ist das? Da gibt es diese, ab welcher Definition ist man als Reisender? Damals gab es eine Einheitskilometerbegrenzung, ne? Und haben wir heute Autos, Flugzeuge, ist man da trotzdem Reisender? Ein Reisender hat der Prophet Muhammad sallam uns erklärt. Indem der Prophet Muhammad sallam in einer Überlieferung sagte, die Entfernung von Post, die sind ungefähr 5 Kilometer. Oder 20 Kilometer bei manchen Gelehrten, sagen sie. Andere sagen, die Sahaba haben das Gebet verkürzt, als sie in Uhud waren. Die sind nicht mehr als 3-4 Kilometer. Deshalb, das kann man nicht sagen. Aber der Prophet sagte, Mesiratu yawmin wa layla. Mesiratu yawmin wa layla. Das bedeutet, laufen, ein Tag und eine Nacht. Und die Leute könnten in einem Tag, eine Nacht ungefähr 80 bis 90 Kilometer gehen oder laufen. Und deshalb könnte man sagen, 80, 90 Kilometer sind Reise schon. Was weniger ist, dann zählt hier Brauch von den Leuten. Ich meine, wenn wir jetzt selber nach einem Dorf hier neben Leipzig fahren, das ist für uns keine Reise, weil wir das auch nicht als Reise bezeichnen. Aber wenn wir nach Berlin fahren, dann ist das für uns eine Reise. Und so ist die Regel in diesem Zusammenhang. Das Schönste ist, was manche Gelehrten gesagt haben, das ist Al-Urf. Al-Urf ist Gebrauch und Brauch von den Leuten. Das ist für die Reise gültig. Weil man sagt, ja, heute Flugzeug kannst du, was früher in 5 Tagen man gemacht hat, heute kannst du innerhalb einer halben Stunde machen. Aber das hat damit nichts zu tun, das hat mit der Reise an sich selbst zu tun. Wallahu a'lam. Ja. طيب. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Ihr habt noch Fragen, hast du mir gesagt? Das wäre jetzt ein bisschen viel, glaube ich. Also, nee, nicht jetzt. Wir machen nach dem Gebet. Nach dem Gebet. طيب خير inshallah. Subhanak Allah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. Yalla qumaddin. طيب في die Brüder und Schwestern im Internet. خير ان شاء الله wir treffen uns dann morgen oder übermorgen, wenn ich es kann sein, dass ich morgen nicht schaffe. Deshalb, wenn wir morgen nicht schaffen, dann übermorgen beten wir Taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illa Allah.